Ja, der war auch, er war ja für meinen Dafürhalten viel, viel älter als ich, kurz vor der Rente schon. Und der wusste auch sehr viel, der hat mir auch sehr viel erzählt über seine Reisen, der ist im Ausland gewesen. Ja, und ich habe auch die Bibel gelesen. Und das war überhaupt eine Seltenheit, dass jemand eine Bibel gelesen hatte. Die habe ich ja schon mit 15 gelesen. Wie Oh. kam das, dass du sie gelesen Ich war bei meiner Tante in dem Dorf, in dem deutschen Dorf. Und das wurde ja in den 80er Jahren, glaube ich, durch den Druck des Westens mussten die Deutschen. Entschuldigung, die Sowjetregierung hat den Deutschen erlaubt, diese Kirchen bauen nicht, die waren ja alle vernichten, durften ja auch die Russen nicht, aber die durften dann sich versammeln und Gottesdienste abhalten, auch in deutscher Sprache. Und das sind Mennoniten gewesen, mein väterlicherseits, diese Dörfer, das waren Mennonitendörfer. Und Mennoniten sind ja Täufer, also die durften sich Baptisten nennen. Deswegen sind hier manche Kirchen, die nennen sich Baptisten, aber das ist falsch, weil Mennoniten ist eine ethnisch-religiöse Gemeinschaft. Und dieses Plattdeutsch spricht man. Also mit diesem Plattdeutsch kommt man in Kanada, in ganz Südamerika zurecht, wenn man auf Mennoniten stößt. Das ist die Mennonitensprache. Und meine Tante, die war sehr gläubig und die hat mir eine Bibel gegeben. Die wurden für diese Gemeinschaften wurden Bibeln erlaubt. Und die habe ich dann mit 15 Jahren in den Ferien in 3 Monaten gelesen. Und was ich nicht verstand, dann habe ich sie gefragt. Da waren aber sehr viele Fragen. Dann hat er sie zu mir immer gesagt: Lass das Alte Testament, da ist viel Ungutes, lies lieber das Neue Testament. Aber dein Chef hatte nicht die Bibel gelesen. Nein. Und dann konnte ich ihm was erzählen. Und er hat noch was dazu. Meine Tante war 1988 in Deutschland zu Besuch. Die hat ja dann die Einladung bekommen oder sich geholt in der Stadt Bielefeld. Das war damals so einfach. Die ging einmal einfach zum Rathaus und die wurde eine Einladung zum Einwandern ausgestellt. Und so das zog sich dann einmal, wenn einer hatte, der hat die anderen Verwandtschaft nachgezogen. Aber ich hatte eine Halbschwester, die hat dann für uns den Antrag hier gestellt. 1,5 Jahren mussten wir warten und dann waren wir hier. Ja, und die Tante Leni, die war hier in Deutschland und hat sie sehr viele Bibeln bekommen. Und die hat sie mir zugeschickt. Und die sind sogar angekommen. Ich habe mich gewundert. Auf einmal bekam ich ein Paket. Ich öffnete und da waren mindestens 5 Bibeln. Kinderbibeln, alles in russischer Sprache. Und eine sehr große Bibel. Die hatte ich ja dann verkauft, weil ich wollte Urlaub machen an dem Schwarzen Meer einmal mit meiner Tochter. Und ich habe die verkauft, die Bibel, die große Bibel. Habe ich meine Tante gefragt später, ist das eine Sünde? Das hättest du nicht machen tun sollen, sagt sie. Aber Du hast es ja gesagt. ich habe es gesagt, und lieber Gott hat das anders gesehen. Ja, und ich habe ihm, glaube ich, auch sogar eine Kinderbibel geschenkt für seine Kinder. Ich weiß dann, als ich dann anfing, immer nach Moskau zu fliegen, als wir schon diese Aufforderung bekommen haben, dass wir einreisen dürfen, dann mussten wir zur deutschen Botschaft, dann mussten wir Geld, wir durften ja nur 90 D-Mark pro Person bekommen. Und die D-Mark bekam man nur in Moskau. Und ich hatte eine Bekannte, die musste sich da anschreiben bei der Bank. Und dann hat sie mir ein Telegramm gegeben: Morgen bist du dran. Man hatte dann eine Nummer bekommen und die Nummer bewegte sich. Ja, und wenn ich ankam in Moskau, da waren die D-Mark alle. Ich glaube, ich bin 5 bis 6 Mal hingeflogen, um diese 270 D-Mark zu bekommen. Man wollte ja ein bisschen Geld mithaben, ja. Mit wem bist du zusammen ausgereist? Mit meiner Schwester, mit meinen zwei Töchtern und meine Schwester mit ihrem Mann und ihren Kindern. Wir sind zusammen ausgereist. Frauen und Kinder. Ah nee, der Mann Nee, war dabei. der Mann war dabei. Der Mann war dabei. Ja, und dem habe ich weiß, dass ich für meinen Chef auch in der Metro wurden Bibel verkauft, Kinderbibeln. Die habe ich weiß, ich hatte die gekauft für meinen Chef. Der war, ihm kamen die Tränen. Für seine Kinder hatte ich noch Bibeln gekauft. Woher wusstest du denn, dass er das schätzen würde? Das war doch relativ riskant, oder? Nee, damals nicht mehr. Das war nicht mehr riskant. Außerdem, der war so antisowjetisch auch. Der hasste diesen Regime, dieses Regime. Und ich weiß, als ich dann diese Aufforderung bekommen habe, ich habe ja ihm gesagt bei dem Vorstellungsgespräch, dass ich auswandern nicht wollte, weil alle wussten über diese deutsche Bewegung, Auswanderungsbewegung. Und dann bin ich gekommen und ich habe zu ihm gesagt, ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe eine Aufforderung, ich wandere aus. Anna, ich habe gesagt, ich habe Sie doch belogen. Er guckte mich so an. Ja, sag ich. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nicht auswandern wollte, aber jetzt hau ich ab. Was? Sagt er. In Ernst? Der ist aufgestanden, hat mich in den Arm genommen. Mein liebes Mädchen, sagt er, ich gratuliere Ihnen. Endlich verlassen Sie dieses verdammte Land. Ja. Das ist ja auch wirklich ein schlimmes Land von der Regierung hier. Weil Ja, immer, immer. wie alle Diktaturen. Ja. Okay, und dann seid ihr Ja, und losgegangen. dann flogen wir hin und her. Ich bin sogar einmal im Stehen im Flugzeug geflogen. Was? Ja, ich musste auch wieder zur Bank. Ja, meine Bekannte hatte mich da. Und es gab keine Flugtickets mehr für die Maschine, die spätesten. Aber wir hatten uns da, wir haben uns organisiert, Deutsche. Wir haben ein bisschen Deutsch gelernt, weil ich wollte ja nicht jetzt, ich nicht Deutsch verstehen, so sprechen, ja. Und da hat sich auch eine Lehrerin gefunden, die hat uns auch unterrichtet, einmal die Woche am Sonntag. War so ein Treffen immer, so schön. Das ist jetzt meine Freundin, die wohnt in Soest, diese Asta. Die ist auf der Krim geboren. Okay, und sie ist zur selben Zeit wie ihr Nee, die ist ausgewandert? viel später gekommen. Was heißt viel? Naja, ein paar Jährchen später, die ist ja auch älter, 15 Jahre älter als ich. Und ja, und dann war unter diesen Deutschen auf einmal, ich habe sonst nie Deutsche gesehen in der Stadt Wolgograd, war nicht so bekannt. Auf einmal waren so viele Deutsche und einer unter denen, der war am Flughafen tätig als Ingenieur. Und dann bin ich zu ihm gegangen, der hatte Dienst. Ich weiß, ich hatte ihn angerufen und gesagt, kannst du mir helfen, ein Ticket zu bekommen? Nee, ich sagte, keine Tickets. Fliegst du im Stehen? Ja, sage ich, doch, klar. Dann bin ich im Stehen geflogen. Ich stand da, wo die Stewardess saßen. Und das war so gebogen, wie das Flugzeug steht. So habe ich gestanden und ich habe sogar im Stehen geschlafen, weil ich so müde war. Okay, wie lang war der Flug? Und 2 Stunden. Anderthalb, 2 Stunden, ja. Großes Land. Ja. Okay, und dann hattet ihr alles geregelt? Ja, dann hatten wir alles geregelt, und dann sind wir, das war auch sehr abenteuerlich, ne, wenn diese Reise. Ich hatte wahnsinnige Angst. Ich dachte, ich bin ja so ein Pechvogel. Uns wird das nicht gelingen. Weil ich so viele Geschichten von den Auswanderung, über die Auswanderung nach der Revolution gehört habe. Wie viele sind dann, kamen zum Zug an von den Verwandten, die haben ihre Häuser verkauft und standen in Moskau am Bahnhof, Dann kamen die KGB-Leute, hießen damals anders, haben die Männer verhaftet und die Frauen mussten zurück in ihre Dörfer kehren. Und das habe ich mir irgendwie so, das ist mir so ins Gehirn eingebrannt. Da dachte ich, du kommst nicht durch. Das kann nicht sein, dass du jetzt auswandern darfst, dass du jetzt in eine freie Welt kommst. Ich weiß, ich saß da so verstockt, ja, wir mussten so lange warten. Das kam uns sehr lang vor. Das war zum ersten Mal überhaupt ins Ausland zu fliegen. Und dann im Flugzeug auch. Ich dachte, die kehren die Maschine um. Die kehren die Maschine um, das kann nicht anders sein. Und dann auf einmal kam eine Durchsage vom Piloten, dass wir über Berlin fliegen. Und dann machte der so mit den Flügeln an. Dann haben wir geheult vor Freude. Da dachte ich, jetzt ist es aber weg, jetzt sind wir doch in Deutschland. Wow.